Erster die Könige der Amoriter und Kanaaniter hörten etwas. Gott machte den Jordan trocken für Israel. Die Könige bekamen große Angst vor Israel. Zweiter Gott sprach zu Josua. Er sagte, mache Messer aus Stein. Beschneide die Männer Israels noch einmal. Dritter Josua machte Messer aus Stein. Er beschnitt die Männer Israels am Hügel der Vorhäute. Vierter Josua beschnitt die Männer aus einem Grund. Alle Männer, die aus Ägypten kamen, starben. Sie starben unterwegs in der Wüste. Fünfter die Männer, die aus Ägypten kamen, waren beschnitten. Die Jungen, die in der Wüste geboren wurden, waren nicht beschnitten. Sechster Israel ging 40 Jahre in der Wüste. Alle Männer, die aus Ägypten kamen, starben. Sie taten nicht, was Gott sagte. Gott hatte ihren Vätern ein gutes Land versprochen. Aber diese Männer durften das Land nicht sehen. Siebter Gott ließ ihre Söhne leben. Josua beschnitt diese Söhne. Sie waren nicht beschnitten, weil sie in der Wüste geboren wurden. Achter das ganze Volk war nun beschnitten. Sie blieben im Lager an ihrem Platz. Sie warteten, bis sie gesund waren. Neunter Gott sprach zu Josua. Er sagte, heute habe ich die Schande der Ägypter von euch genommen. Darum heißt der Ort Gilgal bis heute. Zehnter die Israeliten lagerten in Gilgal. Sie feierten das Passafest am 14. Tag des Monats. Das war in der Ebene von Jericho. Elfter am nächsten Tag aßen sie ungesäuertes Brot. Sie aßen auch geröstetes Getreide vom Ertrag des Landes. Zwölfter am nächsten Tag hörte das Manna auf. Die Israeliten aßen nun vom Ertrag des Landes. Sie bekamen kein Manna mehr und lebten vom Land Kanaan. 13. Josua befand sich in der Nähe von Jericho. Er sah einen Mann mit einem Schwert in der Hand. Josua fragte ihn, bist du für uns oder gegen uns? 14. Der Mann antwortete, nein, ich bin der Anführer von Gottes Armee. Josua warf sich auf sein Gesicht. Er fragte, Herr, was befiehlst du deinem Diener? 15. Der Anführer von Gottes Armee sprach zu Josua. Er sagte, zieh deine Schuhe aus, denn dieser Ort ist heilig. Josua tat, was er sagte.